Am Disziplinbegriff scheiden sich die Geister. Der langjährige Direktor von Salem, Bernhard Büb, stellt fest: Disziplin ist das ungeliebte Kind der Pädagogik, sie ist aber das Fundament aller Erziehung. Disziplin verkörpert alles, was Menschen verabscheuen. Zwang, Unterordnung, verordneter Verzicht, Triebunterdrückung, Einschränkung des eigenen Willens. Für den Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff ist ein falsch verstandenes Partnerschaftsideal von Eltern und Lehrern die Ursache vieler Erziehungsschwierigkeiten. Das führe beim Kind zu einer narzisstischen Aufwertung und versage ihm die notwendige Führung und Anleitung. Remo H. Largo dagegen interpretiert dies als Rückkehr zu einer autoritären Erziehungsform, der er kritisch gegenübersteht und meint, damit würde das eigentliche Problem heutiger Erziehung verkannt: der Mangel an Zuwendung. Hier werden Forderungen gegeneinander ausgespielt, die zwei Seiten von ein und derselben Medaille sind, nämlich Führung, Leistungsforderung und Disziplin einerseits, Zuwendung andererseits. Jeder Jäger weiß von seinem Hund und jeder Reiter von seinem Pferd, dass er seinem tierischen Freund, der seine Führung erwartet, nichts abfordern kann, wenn er ihm keine Zuwendung zuteil werden lässt. Er weiß aber auch, dass sich das Pferd nicht von selber dressiert und der Hund nicht von alleine apportiert. Viel anders sind die Regeln nicht, die in der menschlichen Erziehung gelten. Eltern und Lehrer müssen Zuwendung und Anleitung geben. Aber sie müssen auch Verhaltens- und Leistungserwartungen artikulieren. Das Kind wird diesen Erwartungen umso bereitwilliger entsprechen, je mehr es sich als Person individuell wertgeschätzt, angesprochen und geborgen fühlt. Der Neurobiologe Joachim Bauer sagt, die, Zitat, Ergebnisse der modernen Neurobiologie führten zur Wiederentdeckung der zentralen Rolle der Beziehung für die kindliche bzw. jugendliche Motivation. Was die Motivationssysteme des menschlichen Gehirns aktiviert, ist die Beachtung, das Interesse, die Zuwendung und die Sympathie anderer Menschen. Was sie inaktiviert, ist soziale Ausgrenzung und Isolation. Das Gehirn macht aus Psychologie Biologie, oder anders ausgedrückt, die stärkste Motivationsdroge für den anderen Menschen ist der Mensch. Um im Gehirn Motivation hervorzurufen, bedarf es gelingender zwischenmenschlicher Beziehungen. Beziehung gründet, soweit es die Beziehung zwischen Pädagogen und Kind bzw. Jugendlichen betrifft, auf einer Balance zwischen verstehender Zuwendung und Führung. Zitat Ende. Daran aber scheint es in der pädagogischen Wirklichkeit häufig zu mangeln. Allzu oft kombinieren sich niedrige Anforderungen und ein Laissez-faire der Eltern und Lehrer mit herzlicher Gleichgültigkeit gegenüber Kindern und Schülern. Eine unverbindliche Liberalität wird vorgelebt, die der Bequemlichkeit der Erwachsenen entgegenkommt, während sie die Kinder und Jugendlichen mit sich selbst alleine lässt. Dies ist auch ein verfehltes Erbe der 68er, das in den drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen besonders virulent ist und die dort besonders schlechten PISA-Ergebnisse teilweise erklären mag. Die besondere Bedeutung der Zuwendung für den pädagogischen Erfolg, die inzwischen auch durch die Neurobiologie belegt wurde, mag erklären, weshalb manche Lehrer mehr Erfolg haben als andere. Aber Zuwendung alleine reicht eben nicht. Autorität und Führung müssen hinzutreten. Wer es so macht wie der Choreograf Royston Maldoom, der wird ein guter Lehrer. Liebe zum Stoff, Zuwendung zu den Schülern und der Wille, jedem das abzufordern, was seinem Leistungsvermögen entspricht. Das Kind kann sich nur Erfahrungen zu eigen machen, die seinen Fähigkeiten entsprechen, heißt es bei Remo H. Largo. Da hat der erfahrene Kinderarzt recht. Ebenso wie er mit der Aussage recht hat, dass man einem Kind keine Fähigkeiten beibringen kann, für die es noch nicht reif ist. Bei Kindern kann man noch auf die weitere Entwicklung vertrauen, bei Jugendlichen schon weniger. Irgendwann sind Verstand und Psyche ausgereift und dann ist Abwarten zwecklos. Wir wissen, dass es für bestimmte Lernstoffe ganz bestimmte Lernfenster gibt. Werden diese nicht genutzt, entstehen Defizite in der kindlichen Sozialisation und Sprachentwicklung. Und diese können später nur noch schwer wettgemacht werden. In der Schule tritt die natürliche Hierarchie des Unterrichtsstoffes hinzu. Wenn ein Kind bis Ende des zweiten Schuljahres nicht mit ausreichendem Tempo und Verständnis lesen kann, so wird das seine gesamte weitere Schullaufbahn beeinträchtigen. Gleiches gilt für die Beherrschung der Grundrechenarten einschließlich schriftlicher Multiplikation und Division Ende des vierten Schuljahres. Defizite in den Grundfertigkeiten dürfen deshalb in der Schule nicht geduldet werden, es sei denn, sie sind durch unaufhebbare intellektuelle Grenzen bedingt. Freiheit und Individualität des Lernens müssen selbstverständlich jederzeit gefördert werden, aber nicht um den Preis vermeidbarer Defizite in jenen unerlässlichen Grundfertigkeiten, deren Beherrschung notwendige Bedingung für jedweden Bildungserfolg ist. Die Förderung kindgemäßen Lernens, die Vermeidung von Leistungsdruck ist immer richtig. Aber sie geht gleitend über in einen Zustand, in dem man dem Kind nicht das ihm Mögliche abfordert und seine Anstrengungsbereitschaft und Disziplin nicht genügend fördert. Die Dinge einfach laufen zu lassen, ist natürlich auch für den Lehrer viel einfacher, zumal in einer Gesellschaft, die überall und oft voreilig Leistungsdruck und Überforderung wittert. Die optimale Lernsituation besteht, wenn die Leistungsanforderungen an den Schüler dessen Möglichkeiten sowie den Anforderungen an Gleichaltrige entsprechen und wenn die Anstrengungen des Schülers von dem Lehrenden angemessen gewürdigt werden. Trotzdem macht Lernen nicht zu jeder Zeit Spaß, und da Ziele erreicht werden müssen, sind die Lernanforderungen häufig fremdbestimmt. Dies zu akzeptieren, fällt vielen in der Schule schwerer als beispielsweise beim Sport oder beim Erlernen eines Instruments.